Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra Tobi, und jetzt haben wir ein Novum, nämlich der erste offizielle Münsterland-Podcast, da wir ja in Münsterland einen Regio-Stammtisch gegründet haben. Und ich spreche jetzt mit Fidelis Amica. Hallo, stell dich mal eben kurz vor. Ja, hallo zusammen. Ich bin die Fidelis Amica, im echten Namen unter Sasaraba unterwegs, komme aus dem KV Münster, bin dabei Sitzerin im Vorstand und war bei den letzten beiden Regio-Stammtischen auch dabei. Ja, und freue mich jetzt, mit dir zu sein. Jetzt hast du es mir schon vorweggenommen. Also erstmal zum Münsterland-Podcast. Das war ursprünglich der Borken-Podcast, das war aber zu klein. Deswegen haben wir jetzt den Münsterland-Podcast draus gemacht und der soll für alle Münsterland-Stammtischleute gedacht sein, die auch gerne podcasten wollen und hier was veröffentlichen möchten, sollen, wie auch immer. Aber der Grund, warum wir uns heute unterhalten, ist in erster Linie, dass du hast es gerade schon erwähnt und mir vorweggenommen, dass du jetzt Beisitzerin im Kreisverband Münster bist. Erzähl mal ein bisschen, ihr habt einen neuen KV gewählt, wann ist das passiert? Ja, genau, sorry, ich wollte dir jetzt nichts vorwegnehmen. Ja, es war folgendermaßen, dass zwei Beisitzer aus persönlichen und zeitlichen Gründen in den letzten Wochen ihr Amt niederlegen mussten. Und dann hatten wir jetzt am 16.12. unsere KMV. Die Kreismitgliederversammlung hat sich dann dazu entschlossen, die beiden Beisitzerposten nachzubesetzen. Ja, ich hatte dafür kandidiert, bin dann gewählt worden und freue mich jetzt über die neuen Aufgaben. Dann lass uns trotzdem noch kurz erzählen, wer ist denn der Vorsitzende und welche Posten gibt es sonst noch und wer bekleidet die, damit wir so ein bisschen für die Außenwelt auch eine Vorstellung haben, was in Münster so passiert. Natürlich, unser erster Vorstandsvorsitzender, das ist der Sebastian Groß, auch unter The Bastel unterwegs. Unser stellvertretender Vorsitzender ist der Markus Rosenfeld, oder Herr Rosenfeld, sonst im Netz unterwegs. Und unser Schatzmeister, der Nils Arne Münk, unter Werner Münde unterwegs. Und dann wurde neben mir noch der zweite Beisitzerposten besetzt mit Manuel Clemens, auch unter Elonos bekannt. Und jetzt sind wir nun wieder komplett. Die anderen drei zuvor genannten wurden bereits im Juni auf der Mitgliederversammlung gewählt und Manuel und ich wurden jetzt eben nachbesetzt. Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man einfach zwei Beisitzerposten einfach neu besetzen kann, ohne dass man alles neu wählt. Aber das ist sicherlich auch interessant zu wissen, dass die Möglichkeit grundsätzlich besteht. Ist das eine absolute Ausnahme, Besonderheit oder ist das ein üblicher Weg? Es kann ja immer mal passieren, dass jemand aus persönlichen Gründen ausscheidet. Nee, also das war ein ganz üblicher Weg und wir haben die Entscheidung ja auch der KMV überlassen. Also es wurde vorher, bevor wir gewählt wurden, erstmal darüber abgestimmt, ob die Mitglieder es überhaupt möchten, dass nachgewählt werden würde, weil der Vorstand war weiterhin handlungsfähig, musste allerdings dann auch immer einstimmig dann über die Dinge entscheiden, weil sie halt eben nur noch zu dritt waren. Und aufgrund dessen wurde dann hinterher beschlossen, dass wir die beiden Posten nachbesetzen werden. Wie viele Mitglieder hat denn der Kreisverband Münster? Derzeit müssten es 146 sein. Und so aus dem Gefühl raus, wie viele Aktive sind dabei? Ja, die 10% Marke würde ich sagen, also so circa 15. Ja, das klingt ja eigentlich schon ganz ordentlich. Dann möchte ich noch gerne von dir wissen, was bei euch denn so auf dem Plan steht für die nächste Zeit, jetzt wo du frisch gewähltes Vorstandsmitglied bist. Also ich persönlich habe mir besonders auf die Haube geschrieben, was die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit angeht, dass wir daran verstärkt arbeiten, zusehen, dass wir mehr in der Presse sind, was jetzt in der letzten Woche auch schon wunderbar geklappt hat. Beide PMs, die wir rausgeschickt haben, sind auch veröffentlicht worden. Es war halt einmal zur KMV und zum Regio-Stammtisch und einmal zur Adoption für homosexuelle Paare. Ist beides aufgenommen worden, total klasse. Und ein zweiter wichtiger Punkt für mich persönlich jetzt ist es, vor allem aktive Mitglieder zu akquirieren. Also wir haben halt wirklich enorm viel Arbeit in Münster, die sich momentan auf relativ wenigen Schultern verteilt. 15 hört sich erstmal so viel an, aber die wirklich dann auch noch regelmäßig, regelmäßig dabei sind, die sind dann nochmal weniger. 15 sind halt die wirklich definitiv was machen und präsent sind, aber wir brauchen halt zukünftig definitiv mehr. Wir haben ja auch ein Ratsmitglied hier im Rat sitzen, arbeiten natürlich darauf hin, dass wir bei den Kommunalwahlen 2014 mit einer Fraktion einziehen und dementsprechend gehört natürlich auch schon Vorarbeit dazu. Und da steht im nächsten Jahr auch dann für den Rest des KVs einiges an Arbeit an, sowohl die Bundestagswahlen als auch dann die Vorbereitung für die Kommunalwahlen 2014. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du uns einen kurzen Überblick gegeben hast. Ich wünsche dir viel Erfolg als neues Vorstandsmitglied im Kreisverband Münster und einen restlichen schönen Samstagabend. Bis dann, Sasa. Ja, das wünsche ich dir auch und euch da draußen wünsche ich dann auch schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt alle gesund rüber und nächstes Jahr rocken wir das Ding. So machen wir das. Das habe ich auch fast vergessen. Frohe Weihnachten. Tschüss.